Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabby und ich heiße euch herzlich willkommen zu Alice in the Borderland. Alice in the Borderland ist eine japanische Dramaserie, die auf dem gleichnamigen Manga beruht. Die erste Staffel wurde auf Netflix ausgestrahlt und die schauspielerische Leistung kann sich sehen lassen. Drei Jungs aus Tokio finden sich plötzlich beinahe alleine in der Stadt wieder. Sie müssen tödliche Spiele absolvieren und bekommen dafür Visas, mit denen sie einige Tage länger leben dürfen. Die Handlung basiert auf dem Battle Royale System mit Rätseln wie bei Cube und der Saw-Reihe und ist auch ähnlich tödlich konsequent. Prinzipiell eine schöne Kombination, doch die Serie verspricht leider um einiges mehr, als sie schließlich halten kann. Die Hintergründe der Charaktere werden stets übertriebenst tiefgründig angeteasert, doch in der ersten Season wird kein einziger Charakter weiter und schon gar nicht fertig entwickelt. Dies führt zu typischen Längen bei Serien, da mich der Hintergrund eines Charakters nicht im geringsten interessiert, wenn ich ihn schon nach einer Folge nie wieder zu Gesicht bekomme. Natürlich könnten alle Hintergründe eine Metageschichte erzählen, doch das ist wohl eher Wunschdenken. Anfangs versuchen die Jungs noch nicht einmal mit einem Auto irgendwie Distanz zu überwinden. In jedem tödlichen Spiel sagt ein Charakter, irgendetwas stimmt nicht, könnte an den tödlichen Fallen liegen. Und bei Gruppenspielen wird auch gerne der goldenen Regel gefolgt, gemeinsam hätten wir eine Chance, wir sollten uns trennen. Zum Glück wird die Handlung mit einem Spiel pro Folge nicht repetitiv, sondern verändert sich. Die Rätsel sind solide und überraschend teilweise, sind aber auch vorhersehbar, je nachdem wie viel man sich im Leben mit Rätseln beschäftigt hat. Leider ist der Glücksfaktor so hoch, dass es nur zum Teil auf die Kompetenz der Spieler ankommt. Die Hintergründe der Welt werden kaum bis eigentlich überhaupt gar nicht hinterfragt und die gegnerische Macht ist so übermächtig, dass nach der gesamten ersten Staffel noch immer keine Lücken angeteasert werden. Die Kämpfe sind für heutige Standards eher unterstes Niveau. Während ein Protagonist immer wieder mit einer Waffe auf seinen Gegner einschlägt oder auf ihn feuert, weicht dieser geschickt den Angriffen aus. Kaum haben die Waffen den Besitzer gewechselt, schlagen diese ziel- und planlos um sich, während die anderen plötzlich wieder Nier von Matrix spielen. Den Schauspielern ist deutlichst anzusehen, dass sogar sie die Kämpfe unrealistisch finden. Die Brutalität wird clever dargestellt und ist anfangs nicht genretypisch übertrieben, bis dann immer und immer wieder auf dieselben Charaktere eingeprügelt wird, die schließlich über eine verbogene Nase klagen müssen. Und der Cliffhanger lässt vermuten, dass die Serie erst angefangen hat und noch lange keine befriedigenden Erklärungen folgen werden. Liebe Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont!